Anlässlich des 36. Jahrestages des Pangzhou Volksaufstandes vom 18. Mai versammelten sich am 17. Mai in Chicago die in den USA ansässigen Koreaner zu einer Gedächtnisfeier und entschlossen sich dazu, mit dem Geist des Aufstandes in Gwangju weiterzukämpfen, damit die Freiheit und Menschenrechte des Volkes nie wieder auf tragische Weise durch ungerechte Staatsgewalt niedergetreten würden.